WDR 5. Neugier genügt. Den Bosch ist eine mittelgroße Stadt mit 150.000 Einwohnern, irgendwo im holländischen Brabant. Mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern ist sie hübsch anzusehen. Und sie hat im 15. Jahrhundert eine berühmte Persönlichkeit hervorgebracht. Den Maler Hieronymus Bosch, der hier sein ganzes Leben verbrachte. Doch danach versank Den Bosch in der Bedeutungslosigkeit. Zumindest bis Bürgermeister Ton Rombouts kam. Er ist ein ambitionierter Mann mit Maßanzug und akkuratem Scheitel, der sich vorgenommen hat, die weltberühmten Gemälde von Hieronymus Bosch nach Hause zu holen. Wenigstens für kurze Zeit. Denn als Teufelsmaler war Bosch schnell zur Berühmtheit gekommen. Und der Wert seiner apokalyptisch anmutenden Gemälde ist über die Jahrhunderte in schwindelerregende Höhen gestiegen. Doch kein einziges der Bilder hängt in seiner Heimatstadt. The idea came from me to say, why shouldn't we try to do something big? Die Idee kam von mir. Warum sollen wir nicht versuchen, etwas Großes zu schaffen und versuchen, alle seine Gemälde zurückzuholen in die Stadt, in der er diese Werke geschaffen hat? Zumindest für einen Monat. Anfänglich hatten wir mit Unglauben und Skepsis zu kämpfen, aber nachdem wir intensiv daran gearbeitet hatten, kam es langsam in Reichweite. Ausdauernd und geschickt haben Bürgermeister Rombouts und der Direktor des hiesigen Museums verhandelt. So konnten sie 17 der insgesamt 24 Bilder, die Bosch gemalt hat, und fast alle seine Zeichnungen zurückholen, an den Ort, wo sie vor 500 Jahren entstanden sind. Nur auf das bekannteste Werk, den Garten der Lüste, mussten sie schweren Herzens verzichten, denn den gab der Prado, das Museum in Madrid, nicht raus. Es ist die größte Bosch-Ausstellung, die es jemals gab und zudem effektvoll in Szene gesetzt. Charles de Moy, Direktor des Nordbrabants Museum in Den Bosch, ist stolz. Jeder spricht über das gelungene Design der Ausstellung und insbesondere über das schöne Licht. Denn dadurch erkennt man, wie außergewöhnlich intensiv und brillant die Farben in Boschs Werken sind. Rotprasselndes Feuer, das Städte und Menschen verschlingt. Und paradiesische Gärten voller blühender Bäume und glitzernder Wasserstellen. Die Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung, dargestellt in zahlreichen Details und starken Farben, macht Boschs Werk so faszinierend. Anfang Mai schließt die Ausstellung allerdings schon wieder. Aber noch strömen Bosch-Bewunderer zahlreich durch die dunklen Räume mit ihren geschickt gesetzten Lichteinfällen. Auch viele Besucher aus Nordrhein-Westfalen nutzen die Chance, die Meisterwerke im Nachbarland zu sehen. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Als Künstler außergewöhnlich. Ja, also heute würde man vielleicht nur drei Teile auf einem Bild sehen und er hat 1000 gemalt. In a world full of chaos, full of war, full of hatred. In einer Welt voller Chaos, voller Krieg und Hass, ist es spannender denn je, sich mit der Botschaft zu befassen, die Bosch uns vor 500 Jahren hinterlassen hat. Dass wir immer die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Boschs Gemälde sind voller Versuchungen und er zeigt unablässig, dass wir uns dieser Versuchungen bewusst sein müssen und uns für die guten Dinge entscheiden müssen. Seine optimistische Botschaft ist, dass wir die Wahl haben, uns für das Richtige zu entscheiden. Den Bosch hat richtig entschieden, das Jubiläum so groß wie nur irgend möglich zu feiern. Nachdem die anfängliche Skepsis überwunden war, geriet die ganze Stadt in einen regelrechten Taumel. Vorfreude mischte sich mit Stolz. Der ist von uns. Der ist kein Spanier. Und die Spanier können glauben, er ist ein Spanier, El Bosco. Aber er heißt Hieronymus Bosch. Der ist von uns. Das klarzustellen ist Stadtführer Peter van Spandonk wichtig. Er muss zwar selbst ein wenig über seinen Eifer lachen, doch was zählt, ist, dass denn Bosch endlich zählt. Dass die Welt erfährt, wo Hieronymus Bosch tatsächlich seine Wurzeln hat. Und dass die Niederlande eben nicht nur aus Amsterdam, Rotterdam und Utrecht bestehen. Keiner hat geglaubt, dass es so groß wird. Man spürt das über die ganze Stadt. Peter van Spandonk gehört zu einem Heer von Freiwilligen, das überall in dem Bosch anzutreffen ist. Männer und Frauen mit leicht ergrauten Haaren, einheitlichen Jacken und einem neu entdeckten Lokalstolz. Sie begrüßen die Ankommenden am Bahnhof, beantworten geduldig Fragen und begleiten Besucher zu den verschiedenen Stationen der Bosch Experience. Die Bosch Experience ist eine ausgeklügelte Entdeckungstour. Sie führt einerseits zu den noch heute erhaltenen historischen Orten, macht andererseits mit moderner Technik die Kunst Boschs sinnlich erlebbar. Eines der spektakulärsten Angebote im Jubiläumsjahr ist der Aufstieg zur St. Johannes-Kathedrale von Den Bosch. Fast 200 Stufen schnaufen die Besucher nach oben. Dann stehen sie auf einer Höhe mit dem Dach der Kathedrale. Zu Füßen liegt die Stadt und zum Greifen nah sind hunderte steinerne Geschöpfe, die Steinmetze vor 5 Jahrhunderten geschaffen haben. Wie bei der berühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame verzieren die Gestalten das gesamte Dach und dienen hier auch als Wasserspeier. Da sind viele Tiere. Es gibt Hunde, Pelikane und Löwen. Es gibt ganz verstörende Abbildungen. Etwa eine Gruppe von Pelikanen, wo die 3 Jungtiere versuchen, die Brust des Alttiers zu fressen. Erläutert Twan von Driel die illustre Sammlung von Steintieren. Auch er gehört zu der freiwilligen Schar, bei der jeder Helfer das macht, was er oder sie am besten kann. Ich bin wegen der Schönheit des Gebäudes dabei. Ich bin ein religiöser Mensch, aber ich bin noch mehr an der Fassade der Kathedrale interessiert als an ihrem Innenleben. Wer mit Twan van Driel hinauf zur Spitze der Kathedrale steigt, wird seine Begeisterung für den gotischen Bau verstehen. So detail- und fantasiereich ist die Architektur. Fein gemeißelte Narrengesichter, lachende Affen, die konzentriert im Bücher schreiben und Höllenhunde, die auf der Jagd zu sein scheinen. Im sanften Licht des Nachmittags schimmern die Sandsteinfiguren in einem intensiven Goldton. Der größte Teil der Kirche wurde zu Lebzeiten von Hieronymus Bosch gebaut. Wir gehen davon aus, dass er als junger Mann von diesem Ort stark beeinflusst wurde und er war auch mit dem Baumeister der Kathedrale befreundet. Und 1516, im gleichen Jahr als Hieronymus Bosch starb, starb auch der Baumeister. Der spektakuläre Kirchenaufstieg ist in Den Bosch allerdings nur während des Jubiläumsjahres möglich. Denn es gibt strenge Sicherheitsvorgaben für den Aufstieg und die Gruppen müssen stets von mehreren Freiwilligen begleitet werden. Wegen des Bosch-Jahres und weil wir dachten, es sei eine gute Möglichkeit, Geld für den Erhalt der Kathedrale zu sammeln, haben wir diese Möglichkeit geschaffen. Es ist die einzige Chance, so nah an die fantastischen Kreaturen zu kommen und wirklich einzigartig hier rumzuspazieren. Die unheimlichen Geschöpfe haben den jungen Hieronymus Bosch vermutlich nachhaltig inspiriert. Sie tauchen in seinen Bildern wieder auf, so auch im Garten der Lüste. Da sie das Original nicht kriegen konnten, haben die Holländer eine gigantische Kopie des 3-teiligen Gemäldes am Ufer der Dommel aufgestellt. Das Triptychon zeigt auf dem linken Innenflügel den Garten Eden, in der Mitte das himmlische Paradies und rechts die Hölle. Das gesamte Bild spiegelt sich im Fluss. Neben ihm steht eine üppige Trauerweide und dahinter ein altes Backsteingebäude. Die Anordnung ist perfekt, nur etwas ist anders. All die interessanten Figuren, wie die nackten Frauen, sind herausgenommen und als Statuen in der Stadt wieder auferstanden. Erklärt einer der ehrenamtlichen Stadtführer den verwunderten Besuchern. Die skurrilen Fabelwesen wirken wie aus dem Bild herausgesprungen und bevölkern jetzt frech Straßen, Plätze und Grachten. Ein vogelähnliches Wesen, das nackte Menschen verschlingt. Ein Schwein mit Nonnenschleier. Alle Figuren stehen nun in der Innenstadt verteilt an vielen Orten. Die kunstvollen Plastiken zu finden, ist eine unterhaltsame Schnitzeljagd. Und genau das wollte die Stadt. Geballt erleben Besucher die Welt von Hieronymus Bosch dann während einer Bootstour durch die Grachten. The name of this particular tour is the Heaven and Hell Tour. Die Tour heißt Himmel und Hölle, denn wie Sie vielleicht wissen, Hieronymus Bosch war ein Mann der Gegensätze. Er war fasziniert von dem Guten und dem Bösen in der Welt, von Himmel und Hölle, von Feuer und Wasser. Diese Kontraste machen sein Werk so faszinierend. Sagt Skipper Hugo Kronfeld. Auch er engagiert sich, um ausländischen Gästen den berühmtesten Sohn der Stadt näher zu bringen. Zu Beginn der Tour fährt das Boot in eine dunkle Höhle, wo ein kurzer Film über das Leben des Künstlers gezeigt wird. Und dann geht es hinaus in die Grachten, die in Den Bosch besonders schön sind. Das Erstaunliche an all unseren Wasserrouten ist, dass sie so still und friedlich sind. Man hört die Vögel. Und das liegt daran, dass das hier keine Kanäle, sondern natürliche Flussläufe sind. Die Straßen sind alle vor den Häusern. wohingegen in typischen Kanalstädten wie Amsterdam oder Utrecht es eine andere Struktur gibt. Gleich neben den Kanälen verlaufen dort die Straßen und dann erst kommen die Häuser. Da hört man natürlich die Geräusche der Straße. Aber hier fließt der Fluss abgeschirmt hinter den Häusern. The river flows behind the houses. Plötzlich stehen sie hinter einer Biegung oder tauchen im Ufergestrüpp auf. In der Idylle der Grachten wirken die Schreckensgestalten aus Boschs Fantasiewelt umso nachhaltiger. Hugo Grunfeld lächelt verschmitzt, wenn seine Fahrgäste über die bunten Erscheinungen diskutieren und sie von allen Seiten fotografieren. This route is richly decorated with objects. Die ganze Route ist reich geschmückt mit Objekten aus seinen Bildern. Im Original waren es nur ganz kleine Gestalten, aber wir haben sie aus einem Plastikmaterial nachgebaut und richtig groß gemacht, mit schönen Farben. Gut 3,5 Kilometer geht es durch die jahrhundertealten Wasserstraßen von Den Bosch. Ein menschliches Ohr ist von Pfeilen durchbohrt. Fische reißen ihre mit spitzen Zähnen bestückten Mäuler auf und Monster, die Menschen fressen wollen. Insgesamt gibt es über 20 dieser Figuren. Sämtliche Motive stammen aus Boschs Bildern und wurden von einem holländischen Freizeitpark als übergroße Kopien aus Kunststoff nachgebaut, wie Skipper Hugo Grunfeld berichtet. Neben Details aus dem Leben von Hieronymus Bosch erzählt er auch vom Alltag in Den Bosch heute. The city is beautiful. Die Stadt ist schön. Sie hat die Größe einer Stadt, ist aber nicht so groß, dass sie die Menschen überfordert. Den Bosch hat genau die richtige Größe. Und jeder fühlt sich hier wohl. Wenn ich von Osten nach Westen durch die Innenstadt gehe, treffe ich immer Menschen, die ich kenne. Es ist keine Riesenstadt, in der man sich verloren fühlt. It's not a huge town where you feel lost. Und eben weil sich die Einwohner so wohl in Den Bosch fühlen, gibt es so viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Davon ist Hugo Grunfeld überzeugt. Seine 70 Jahre sieht man dem begeisterten Skipper nicht an. My background is in marine construction. Ursprünglich war ich bereits im Schiffbau tätig. Ich liebe das Wasser allein schon aus beruflichen Gründen. Und auch unser Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, ist direkt am Wasser. Und tatsächlich haben mir meine Eltern das Segeln vor dem Radfahren beigebracht. Sailing before they taught me biking. Höhepunkt der Himmel- und Höllefahrt sind die dunklen Tunnel der Grachten. Denn hier werden dank modernster 3D-Technik Boschs dämonische Fabelwesen lebendig. Sie lachen und schreien, geifern und greifen nach dem Bootsinsassen. Höllenfeuer lodern und tiefschwarze Abgründe tun sich auf. Videokünstler der Neuzeit haben die ewige Verdammnis des Mittelalters effektvoll in Szene gesetzt. So unterhaltsam das animierte Spektakel in den Grachten ist, so gesittet geht es bei einer anderen Station der Bosch Experience zu. Ein hochherrschaftliches Haus, dessen großer Garten unmittelbar an die Grachten grenzt. Es ist das Haus der Bruderschaft unserer lieben Frau. Und überraschenderweise erfahren Besucher hier mehr über Hieronymus Bosch als an jedem anderen Ort. We are a very old society, a brotherhood that was erected in 1318. Wir sind eine sehr alte Gemeinschaft, die 1318 gegründet wurde, als katholische Bruderschaft damals. Und Hieronymus Bosch war Mitglied dieser Bruderschaft. 1488 ist er aufgenommen worden, da war er 38 Jahre alt. Und der Grund, warum wir überhaupt etwas über Hieronymus Bosch wissen, ist allein unser gut erhaltenes Archiv. That's what we know about Hieronymus Bosch, because of the archives of the Brotherhood that we are here. Erklärt Karel Nordsee. Er ist der Vorsitzende der elitären Bruderschaft, die schon seit dem 17. Jahrhundert Protestanten aufnimmt. Allerdings auch im 21. Jahrhundert noch keine Frauen. Der pensionierte Topmanager zeigt stolz die historischen Räumlichkeiten, in denen noch heute festlich gespeist wird. Legendär ist das Schwanenessen der Brüderschaft. Auch Hieronymus Bosch hat daran teilgenommen. Da hieß er allerdings noch ganz anders. His normal name was Jun van Aken. Sein richtiger Name war Jun van Aken. Er nannte sich selbst erst Hieronymus Bosch nach 1504 und signierte dann auch seine Bilder so. Then he signed his paintings with Hieronymus. Warum er seinen Namen änderte, weiß der Vorsitzende nicht. Manche Bosch-Kenner behaupten, Hieronymus wollte damit seinen Vater ärgern. Andere glauben, dass er sich lediglich vom Rest der Familie abzugrenzen versuchte. Vater, Brüder und Onkel malten nämlich auch. The more I know, the more I don't know. Je mehr ich über ihn weiß, desto bewusster wird mir, wie wenig wir wissen. Etwa wenn wir über den Garten der Lüste sprechen. Da sind so viele Symbole, so viele Erklärungen dafür. In einigen Wochen wird es eine große Konferenz geben, die sich ausschließlich mit der Bedeutung des Gemäldes beschäftigen wird. Manche sagen ja, dass es ein sehr sexuelles Bild ist. Some people say that's something very sexual. Auch im Jubiläumsjahr wird es wohl nicht gelingen, sämtliche Rätsel, die Bosch der Nachwelt aufgibt, zu lösen. Die Vieldeutigkeit seiner Arbeit macht ja auch einen guten Teil ihres Zaubers aus. Und für diejenigen Besucher, die es nicht bis zum 8. Mai ins Museum schaffen, hat dem Bosch noch bis Ende des Jahres eine moderne Hommage geschaffen, die womöglich auch dem Künstler selbst gefallen hätte. Bosch by Night. That will be a video mapping show. Bosch bei Nacht. Das ist eine künstlerische Videoprojektion auf dem Marktplatz unserer Stadt. Wir projizieren Bilder auf die Häuser und auch auf das Gebäude, wo Bosch gearbeitet hat. Können Sie sich vorstellen, dass er all seine Bilder auf unserem Marktplatz gemalt hat? All diese berühmten Werke wurden bei uns geschaffen und das wollen wir mit der Show Bosch bei Nacht zeigen. Sie ist kostenlos und jeder kann hingehen. Bosch by Night. It's for free, so everybody can go there. Bosch bei Nacht soll genau wie die anderen touristischen Angebote der Bosch Experience das ganze Jubiläumsjahr über stattfinden. Lian Duff war von Beginn an bei den Planungen dabei und freut sich nach wie vor, wenn sie Armeen von Fabelwesen über die Fassaden marschieren sieht oder visuelle Bäume betrachtet, deren Äste sich schlangengleich aus Fenstern und Haustüren herauswinden. For the last 4 or 5 years we were the most welcoming city of the Netherlands. In den letzten 4, 5 Jahren ist Den Bosch immer wieder zur gastfreundlichsten Stadt der Niederlande gewählt worden. Und ich denke, dass Sie das dieses Jahr bei uns erleben werden, dass wir Sie herzlich willkommen heißen. That we are really a welcoming city. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.